Mimme. Denn jetzt wird die türkische Nationalhymne gemüht für den Serkan, auf jeden Fall. Ja, Leute, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also, hätte ich von Honks nicht erwartet. Ich verabschiede mich dann für heute und vielleicht habe ich ja die Ehre, nochmal euch zu unterhalten. Ansonsten sage ich dann einfach mal, ja, tschüss, Leute.